Eigentlich trägt sie den Beinamen Millionärsfabrik in der Branche. Nun könnte die australische Macquarie Bank aber viele Millionen Euro an den deutschen Staat zahlen. Steuerrückzahlung, Zinsen, Abschöpfung illegal erzielter Gewinne und ein kleines Bußgeld obendrauf. Alles wegen umstrittener Cum-Ex-Aktiengeschäfte, in die auch viele deutsche Banken verstrickt waren. Dabei haben sich die Beteiligten eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach erstatten lassen. Insgesamt könnten, falls der Deal zustande kommt, von Macquarie rund 100 Millionen Euro nach Deutschland fließen. Die Staatsanwaltschaft Köln und die australische Bank sollen kurz vor einer Einigung stehen, wollten sich aber nicht dazu äußern.